Das da ist nicht mal mehr Polizeibeamter, wenn er aufgeht. Da kotzt er. Den ficken mich die Anstelle. Die ficken mir in den Arsch!